ich gehe weiter in die Ruprechtskirchen. Und ich in die Peterskirchen, fügt sein Sohn hinzu, der prinzipiell anderer Meinung ist. Regierungssprecher Friedrich sieht jedoch auch im Missgeschick seines kaiserlichen Namensvetters etwas Gutes. Immerhin, nach dem Tod des Kaisers hat unser Herzog Leopold V. den Oberbefehl über die Kreuzritter des Reiches übernommen. Gegeber Ruhe, erregt sich Leopold Raunzinger. Der Herzog ist längst daheim und recht hat er. Weil der König von den Engländern, der Richard Löwenherz, hat bei der Eroberung von Akron ein österreichisches Feldzeichen in Dreck schmeißen lassen. Aber der Herzog hat eine Belohnung ausgesetzt, wenn er mir einfängt. Er soll nämlich schiffbrüchig sein. Na, wenn ich den da erwisch, der hat ein Watschen, dass ihm die Krone in Straßenkram fällt. Gebeutel! Europa ist so groß, ausgerechnet durch Erdberg wird er kommen. Und wann er wirklich kommt, hat er die Krone bestimmt im Rucksack, damit er ihn niemand kennt, stellt Frau Gertrud in ihrer besonderen Art fest und übersieht bei der Aufregung, dass der Rucksack noch nicht erfunden ist. In diesem Augenblick ertönt von draußen ein großes Geschrei. Wir haben ihn, wir haben ihn! Die Tür geht auf, Onkel Gustl und Sohn Robert stürzen in die warme Stube. Was habt ihr? Wahrscheinlich ein Rausch, knurrt Leopold. Na, den König, den Richard. Gemacht's kein Schmäh. Wenn das stimmt, sind wir reiche Leute, bringt's ihm eine. Und die Mutter will natürlich sofort wissen, wie das alles passiert ist. Eins nach dem anderen, sagt Onkel Augustin. Im Moment ist er bei Käppel Franz in der Stuben. Mei, Julia, hat ihn an seinen Ring erkannt, wie er vorbeikommen ist und nach dem Weg gefragt hat und hat ihm gleich in die Stuben vom Käppel mitgenommen. Der Käppel hat gesagt, er kann bei ihm in der Herberg übernachten und während ihm der Onkel Gustl ein Lied vorgesungen und Mai Julia allerweil nachgeschenkt hat, damit er neben dem warmen Ofen einschlaft, ist der Käppel schon in die Residenz geritten, damit ihm der Herzog die Belohnung auszahlt und den König abholt. Jö, den muss ich mir anschauen, ruft Maria begeistert. Ich habe noch nie einen König gesehen. Da bleibst, Blitzmensch, schreit der Vater empört. Seid ihr denn alle deppert worden? Die Käppeln haben ihn abgefangen, zwei Häuser weiter und er wäre bei uns gewesen. Die Julia, des Lurder, hat den Engländer eingeloggt. Uns steht die Belohnung zu. Aber geh, beruhigt die Mutter. Unser Robertl heiratet eh die Julia und dann teilen wir uns das Geld. Nix da, sagt ihr Mann. Die Käppeln sind Betrüger und unsere Todfeind. Ich will den Namen nicht mehr hören. Übermorgen, gleich nach der Christvesper, wenn der Weihnachtsfrieden vorbei ist, verflucht ist, bis ins siebte Glied. Nun reden alle aufgeregt durcheinander. Der Großvater, das hätt's früher nicht gegeben. Ein Pilger, ein Kreuzritter, was gegen die Ungläubigen kämpft hat, einsperren, statt dass man ihm Geleit gibt. Das wird sicher Nachspiel haben. Aber von einem heutigen Fürsten kannst du halt keinen Verstand erwarten. Freund Friedrich, unser Herzog ist ein Staatsmann. Der hat das sicher mit dem Kaiser abgesprochen. Von dem Lösegeld, was die Engländer zahlen, werden wir alle profitieren. Hoch, Herzog Leopold! Die Maria, meinst, ist der Löwenherz verheiratet oder ist er noch zum Heim? Und glaubst, man kann bei den Schotten im Kloster Englisch lernen? Die Mutter, ist doch alles kein Grund zum Streiten. Ich red mit dem Käppel Franz. Der nächste König, was nach Erdberg kommt, kehrt uns. Mit diesem Deal, um es in der Sprache König Richards zu sagen, wäre vielleicht der Friede mit der Familie Käppel noch zu retten gewesen. Nur, es kommt heute wirklich nicht alle Tage ein König nach Erdberg.